Auferstehung. Ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann nach dem Roman von Leo Tolstoi. Regie Claire Schimmel. Geschlafen wie ein Murmeltier. Und draußen scheint die Sonne. Der Bach rauscht. Die Mühle klappert. Die Frauen waschen immer noch Wäsche auf den flachen Steinen. Die Apfelbäume blühen wie damals. Nichts hat sich verändert. Nur das Haus ist ein bisschen baufällig geworden. 9 Jahre. Kein Wunder. Und immer noch der Geruch nach Lavendel und frisch gebackenem Brot. Und das Dorf in der Ferne. 10 Uhr? Ich muss mich beeilen. Sie kommen zu früh, Boris Alexandrowitsch. Der junge Herr schläft noch. 10 Uhr, er will ins Dorf fahren. Er ist müde von der Reise, ich bitte Sie, von Moskau bis nach Panovo. Und statt rechtzeitig schlafen zu gehen, ist er noch bis spät in die Nacht im Park herumgewandert. Wissen Sie, was er hier will, Matrona Pavlovna? Er hat es mir nicht gesagt. Vielleicht braucht er Geld. Keine Angst, Herr Verwalter. Fürst Nechludow ist in Geldsachen sehr großzügig. Eigentlich braucht er die Einkünfte aus Panovo überhaupt nicht. Seine Mutter war eine der reichsten Damen der Moskauer Gesellschaft. Eine schöne Frau, bis in ihr hohes Alter. Ein Dekolleté. Der Fürst schrieb mir von gewissen Neuerungen, die er einführen will. Er hat nur manchmal solche Anwandlungen, das vergeht wieder. Ist es eigentlich wahr, dass er einmal ein ganzes Gut verschenkt hat? Es war nur ein kleines Gut. Er hat es von seinem Vater geerbt. Er war damals 20 Jahre alt. Und wissen Sie, wem er es geschenkt hat? Den Bauern. Und was war das Ergebnis? Sie hörten auf zu arbeiten, verkauften das Land und vertranken das Geld. Das eigene Land zu verschenken. Unbegreiflich. Er ist aufgestanden. Früher war er nicht so ein Langschläfer. Früher? Als er zum ersten Mal hier war, um die Tanten zu besuchen. Er hatte gerade die Schule beendet. Damals ist er manchmal schon vor Sonnenaufgang aus dem Haus gegangen, zum Fluss hinunter, durch den Morgennebel, und hat gebadet. Oder er ritt aus, oder er ruderte. 19 Jahre alt, aber noch ein richtiger Junge. Dann hat er sich in Katjuscha verliebt. Seine beiden Tanten bemerkten es und fürchteten, dass er sie heiraten wollte. Wer ist das, Katjuscha? Katjuscha Maslova, eine Waise aus dem Dorf. Die beiden Damen hatten sie ins Haus genommen, weil sie hübsch war. Halb Dienstmädchen, halb Gesellschafterin. Ein flinkes, dunkeläugiges Ding. Und so unschuldig wie ein Tautropfen. Ein Mädchen aus dem Dorf? Heiraten. Hätten die beiden alten Damen ihn gewarnt und ihn zurückzuhalten versucht, dann hätte er es vielleicht wirklich getan, so wie er damals war. Aber niemand sprach mit ihm darüber, so reiste er ab. Ohne dass er selber begriffen hätte, wie sehr verliebt er war. Und sonst geschah nichts? Nichts. Die beiden sahen sich manchmal an und erröteten, wie die Kinder, schüchtern und fröhlich. Der Fürst scheint es auch Ihnen angetan zu haben, Matrona Pavlovna. Ich hasse diesen Menschen. Wie er sich verändert hatte, als er 3 Jahre später wieder hierher kam. Als frischgebackener Gardeleutnant auf dem Wege zum Türkenkrieg. Er wollte nur einen Tag bleiben, um die Tanten zu sehen. Und er blieb 4 Tage. Die ganze Osterzeit blieb er. Aber nicht wegen der Tanten. Weiß Gott nicht. Die Art, wie er Katjuscha ansah, da war nichts mehr von Schüchternheit. Und was er in diesen 4 Tagen angerichtet hat, das war wohl das Schlimmste, was einem harmlosen und verliebten jungen Mädchen passieren kann. Er ist seitdem auch nie wieder hergekommen. Er muss wohl gewusst haben, dass er wie ein Schuft an der Kleinen gehandelt hat. Und das Mädchen? Gadjuscha blieb nicht mehr lang im Hause. Sie wollte nicht mehr arbeiten, war mürrisch und aufsässig. Ein ganz verwandeltes Geschöpf. Die alten Damen schickten sie ins Dorf zurück. Und dann hat sie einen Bauern geheiratet. Ich glaube, der junge Herr kommt. Nein, geheiratet hat sie nicht. Guten Morgen, Matrona Pawlowna. Verzeihen Sie bitte, ich habe mich verspätet. Guten Morgen, Dmitri Iwanowitsch. Guten Morgen, Durchlaucht. Ich habe anspannen lassen den offenen Wagen, wenn Ihnen das recht ist. Das Frühstück ist fertig, Dmitri Iwanowitsch. Danke, meine liebe alte Matrona. Als ich vorhin erwachte, schien es mir, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Die Finken in den Apfelbäumen, die Mühle... Panovo ist geblieben, wie es war. Nur die Menschen haben sich verändert. Meine guten alten Tanten sind nicht mehr. Ja, und das Haus ist leer. Das Haus, wenn ich etwas dazu sagen darf, Durchlaucht, bedarf einer gründlichen Renovierung. Sie haben gewiss schon bemerkt, dass der Stuck abbröckelt. Und im Winter hat der Sturm eine Fensterscheibe eingedrückt. Ein kleines, unbenutztes Zimmer. Ich habe das Fenster mit Brettern vernageln lassen. Welches Zimmer? Das kleine Zimmer neben der Speisekammer. Es geht in den Hof hinaus. Es war damals Katjuschas Zimmer, falls Sie sich erinnern, Dmitri Iwanowitsch. Ich weiß, welches Zimmer Sie meinen, Boris Alexandrowitsch. Man sollte das Fenster in Ordnung bringen lassen. Und was die Pachtgelder betrifft, Durchlauch... Das ist schon gut. Es sind immer noch 3000 Rubel einzutreiben. Die Bauern haben überhaupt kein Gewissen mehr. Ich werde Sie durch die Polizei zum Bezahlen zwingen. Darüber reden wir später. Wie Sie meinen, Durchlaucht. Ich fahre jetzt ins Dorf. Ohne zu frühstücken? Ich habe keinen Hunger. Ich möchte ins Freie. Einen Augenblick. Porfiri! Ja, komm schon. Porfiri, wir fahren ins Dorf. Ja, Herr. Porfiri? Ja, Herr. Kennst du Katerina Maslova? Ist das die, die früher auf dem Gut bei den alten Damen war? Ja. Ja, die habe ich schon gekannt. Ist sie noch im Dorf? Längst nicht mehr. Die ist in Moskau. Eine Städterin ist sie geworden. Einmal war sie noch hier. Einen Hut hatte sie auf, eine seidene Bluse. Großartig sah sie aus. Aber das Kind war damals schon gestorben. Sie hatte ein Kind? Von wem, das weiß man nicht. Sie hatte es in Pflege gegeben und war weggefahren. Was sollte sie schließlich tun? Sie hatte sich an ein besseres Leben gewöhnt bei den Damen auf dem Gut. Für Bauernarbeit war sie nicht mehr zu gebrauchen. Anfangs hatte sie noch etwas Geld. Wann ist das denn gewesen, dass sie das Kind bekam? Ach, das ist lange her. Das war in dem Jahr, als es Krieg gab mit den Türken. Vor 9 Jahren, damals gegen Weihnachten ungefähr. Sie war erst ein paar Monate vom Gut weggegangen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, Herr, dann fragen Sie im Dorf die Frau, die die Schenke hat. Das ist eine Tante von der Maslova. Bei der hat sie damals gelebt. Ich habe nur nach dem Mädchen gefragt, weil sie früher bei meinen Tanten im Hause gewesen ist. Ich habe sie dort ein paar Mal gesehen. Die Wirtin im Dorf kann Ihnen mehr erzählen. Katjuscha. Ich habe 9 Jahre nicht daran gedacht. Als ich damals wegfuhr, ich hatte 100 Rubel in ein Kuvert getan, das steckte ich ihr in die Schürzentasche. Nimm's doch, nimm es, sagte ich, zum Abschied. Ich hatte dabei das Gefühl, als hätte ich mich verbrannt. Aber war es denn so ungewöhnlich? Alle machen es so. Onkel Grischa ging zu den Dorfmädchen und das uneheliche Kind, das eine Bäuerin in Kusminskoje bekam, das war von meinem Vater. Wenn es alle so machen, dann muss es wohl so sein. Porfiri, ich habe es mir überlegt, ich will jetzt nicht mehr ins Dorf. Wohin dann, Herr? Kehr um, wir fahren aufs Gut zurück. Wie Sie wünschen, Herr. Dann vielleicht morgen. Ich reise zurück. Wenn ich fragen darf, gefällt es Ihnen bei uns nicht mehr? Früher waren Sie doch sehr gerne hier. Es ist lange her. Als man im Dorf darüber sprach, dass Sie kommen werden, da haben sich alle gefreut. Vielleicht bleibt der Herr jetzt ganz hier bei uns, sagte man. Ich komme ein anderes Mal wieder. Im Herbst. Nun fährt der Herr gleich wieder zurück nach Moskau. Ich würde ganz gern länger bleiben, Porfiri. Ich habe Verschiedenes vor, mit dem Land und mit den Bauern. Alle warten darauf. Mit dem Verwalter kann man nicht reden. Ja, ich habe in Moskau zu tun. Ist das so dringend, Herr, was Sie in Moskau zu tun haben? Sehr dringend, Porfiri. Ich muss zum Beispiel am Donnerstag bei einer Gerichtssitzung anwesend sein. Ja, dann. Mit den Gerichten ist nicht zu spaßen. Dann werden Sie, wenn ich fragen darf, jetzt zu den Richtern gezählt? Nein, ich bin nur geschworen, aber ich muss trotzdem pünktlich erscheinen. Und im Herbst, Porfiri, komme ich bestimmt wieder. Und jetzt fahr schon los, ich will den Zug nicht versäumen. Der Herr Staatsanwalt ist gestern wohl zu spät schlafen gegangen. Mag sein, aber der Herr Vorsitzende ist dafür heute zu spät im Gericht erschienen. Genau eine Viertelstunde zu spät. Ich habe mir die Akten angesehen. Womit sollen wir anfangen? Mit dem Giftmord. Giftmord? Gut. Ein interessanter Fall. Ach, tun Sie doch nicht so, als hätten Sie auch nur einen einzigen Blick in die Akten geworfen. Geben Sie mir ein paar Stichworte. Herrgott, habe ich einen Brummschädel. Ein Mädchen aus dem Etablissement einer gewissen Madame Katajewa. Sie heißt Katharina Maslova. Woher wissen Sie, dass wir gestern Nacht bei der Katajewa gewesen sind? Das war ein toller Betrieb. Ich spreche doch nicht von gestern Abend. Ich spreche vom Giftmord, der gleich verhandelt wird. Ach so? Eins von den Mädchen also? Welche denn? Ich sagte doch schon Katharina Maslova. Kann mich nicht erinnern. Sie ist seit 6 Wochen in Untersuchungshaft. Angeblich hat sie einen Kaufmann getötet und beraubt. Vielleicht die hübsche Person, die ein wenig schielte? Wenn es die gewesen ist, ein Prachtstück. Ach, am besten, Sie sehen die Akten selber durch. Wir müssen in 10 Minuten anfangen. Die Geschworenen sind längst erschienen. Danke. Na, Fürst Nechludow? Auch mal unter den Geschworenen? Tja, guten Tag, Pjotr Gerasimowitsch. Dabei hätten Sie sich doch bestimmt drücken können. Bei Ihren Beziehungen? Ich hatte nicht die Absicht, mich zu drücken. Sehr schön. Ihr Pflichtbewusstsein ehrt Sie, Fürst. Aber warten Sie ab. Wenn die Sitzung länger und immer länger dauert und Sie werden allmählich hungrig und schlafen lässt man Sie auch nicht, dann werden Sie anderer Meinung sein. Möglich. Ich hatte die ganze Sache auch um ein Haar vergessen. Ich war aufs Land gefahren. Ich wollte eigentlich ein paar Wochen in Panovo bleiben. Und da fragte mich doch der Kutscher, was ich denn in Moskau eigentlich zu tun hätte. Ich musste ein wenig nachdenken, was habe ich denn wirklich in Moskau zu tun. Und da fiel mir plötzlich ein, ich bin ja am 27. Mai Geschworener. Ich hatte es tatsächlich vergessen. Das wäre ein teurer Spaß geworden. Wenn ein Geschworener nicht rechtzeitig erscheint, kostet das 300 Rubel Strafe. Sehen Sie, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe vom Gerichtsverfahren überhaupt keine Ahnung. Was für Fälle wird man uns denn heute vorlegen? Das erfahren wir erst, wenn die Sitzung beginnt. Ich glaube, es ist soweit. Die Angeklagten. Simon Kartinkin, stehen Sie auf. Ihr Name? Simon Petrovich Kartinkin. Ihr Stand? Bauer. Beruf? Kellner im Hotel Mauritania. Vorbestraft? Niemals. Gott soll mich bewahren. Haben Sie die Anklageschrift erhalten? Jawohl. Setzen Sie sich. Jefimia Botschkova. Ja. Hinsetzen, Kartinkin. Was will ich? Ach so, ja, ja. Ihr Name? Jefimia Ivanovna Botschkova. Beruf? Zimmermädchen im Hotel Mauritania. Wie alt? 23. Setzen Sie sich. Maslova. Ja? Sie müssen jetzt aufstehen. Vorname? Lubow. Sie heißen Lubow? Sie sind doch mit einem anderen Namen eingetragen. Wie sind Sie getauft? Früher nannte man mich Katharina. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Wie ist Ihr Vaters Name? Ich bin unehelich. Nach dem Taufpaten wird man Sie doch genannt haben. Michailowna. Also, Katharina Michailowna Maslova. Ja. Ihr Stand? Kleinbürgerin. Ihr Beruf, was war Ihre Beschäftigung? Ich war in einem Etablissement. In was für einem Etablissement? Sie wissen doch selbst, in welchem. Angeklagte, ich verwarne Sie. Entschuldigen Sie, haben Sie den Namen verstanden? Bitte, Fürst. Wie heißt das Mädchen, das gerade vernommen wird? Maslova, soweit ich verstanden habe. Katharina Maslova. Madame Katajewa. Geboren sind Sie in Panovo. Katharina Maslova? Was haben Sie vor? Ja, ich habe sie bekommen. Kennen Sie die etwa? Nein, nein, natürlich nicht. Ich verlese jetzt die Anklage. Der Kellner Simon Kartinkin, das Zimmermädchen Jefimia Botschkova sowie die Kleinbürgerin Katharina Maslova werden beschuldigt, den Kaufmann Smirkov durch Verabreichen von Gift getötet zu haben und sich als dann dessen Eigentum, nämlich einen Ring und 2500 Rubel in Silber, angeeignet zu haben. Gemäß § 1453 des Strafgesetzes, Punkt 54... Ja, es ist Katjuscha. Die schwarzäugige, schnellfüßige Katjuscha. Sie ist viel voller als damals und unnatürlich blass. Aber das Einzigartige in ihrem Gesicht, das sie mir von allen unterschied, das hat sie auch jetzt noch. Die Lippen, der Blick ihrer Augen, das Lächelnde und... Bereitwillige. Nachher holten sie Arsenik und überredeten Katharina Maslova dazu, dem Kaufmann das Gift in einem Glase Wein zu verabfolgen, wodurch sein Tod verursacht wurde. Bekennen Sie sich schuldig? Das ist ganz unmöglich, denn wir sind für die Gäste da. Das erklären Sie später. Bekennen Sie sich schuldig? Aber nein, ich wollte nur... Das genügt. Katharina Maslova? Sie sind angeklagt, das Gasthaus Mauritania mit den Kofferschlüsseln des Kaufmanns Smirkov aufgesucht zu haben, aus dem Koffer Geld und einen Ring gestohlen, die Beute mit Kartinkin und der Botschkova geteilt und dann, als der Kaufmann zusammen mit ihnen ins Gasthaus zurückgekehrt war, ihm vergifteten Wein gegeben zu haben, wodurch sein Tod verursacht wurde. Bekennen Sie sich schuldig? Ich bin ganz unschuldig. Was ich zuerst gesagt habe, wiederhole ich auch jetzt. Ich habe und habe es nicht gestohlen. Und den Ring hat er mir geschenkt. Sie bekennen sich also nicht schuldig, die 2500 Rubel aus dem Koffer entwendet zu haben. Ich sage doch, ich habe nichts genommen. Aber dass Sie dem Kaufmann ein Pulver in den Wein geschüttet haben, bekennen Sie sich dafür schuldig? Das gebe ich zu, doch hat man mir gesagt, dass es Schlafpulver seien, die nicht schaden. Sie geben also zu, dem Kaufmann Pulver gereicht zu haben. Das gebe ich zu, doch ich dachte, dass es Schlafpulver wären. Ich habe sie gegeben, damit er einschlafen sollte. Erzählen Sie, wie es war. Wie es war. Er ließ mich ins Gasthaus Mauritania rufen. Ich blieb bei ihm und als ich dann nach Hause kam, war ich sehr müde, denn er war schon betrunken. Dann gab ich meiner Wirtin das Geld und legte mich schlafen. Da rief jemand, steh auf, dein Kaufmann ist wieder da. Er trank mit uns Mädchen und bestellte immer mehr, bis er kein Geld mehr hatte. Die Wirtin wollte ihm nicht stunden. Da gab er mir den Kofferschlüssel und schickte mich in sein Hotelzimmer, sagte mir, wo das Geld ist und wie viel ich nehmen sollte. Da fuhr ich hin. Und was dann? Ich ging nicht allein in sein Zimmer. Ich rief Kartinkin und die Botschkova. Sie lügt! Ich bin überhaupt nicht drin gewesen! Bitte keine Unterbrechung! Und dann? In ihrer Gegenwart nahm ich 4 10-Rubelscheine. Hat die Angeklagte nicht bemerkt, wie viel Geld außerdem in dem Koffer war? Ich habe es nicht gezählt. Habe aber gesehen, dass 100-Rubelscheine dabei waren. Die Angeklagte hat also 100-Rubelscheine gesehen. Ich habe nichts mehr zu fragen. Sie haben also die 40 Rubel gebracht und gaben sie dem Kaufmann? Ja. Und dann? Dann nahm er mich wieder mit ins Hotel. Und wie haben Sie ihm das Pulver gegeben? Wie ich es ihm gegeben habe? Ich habe es in den Wein geschüttet und ihm zu trinken gegeben. Warum haben Sie es ihm gegeben? Er ließ mich immer nicht fort. Er quälte mich. Ich trat auf den Gang hinaus und sagte zu Katinkin, wenn er mich doch endlich gehen ließe, ich bin so müde. Und Katinkin sagte, auch wir haben genug von ihm. Wir wollen ihm ein Schlafpulver geben. Wenn er eingeschlafen ist, kannst du fortgehen. Ich sagte, gut. Ich dachte, es wäre ein unschädliches Pulver. Katinkin gab mir eins in einem weißen Papier. Und dann habe ich ihm dieses Pulver in den Wein geschüttet. Hätte ich es ihm denn gegeben, wenn ich gewusst hätte, was es war? Und wie sind Sie zu dem Ring gekommen? Den hat er mir geschenkt. Wann? Als wir zum zweiten Mal ins Hotelzimmer kamen, wollte ich weggehen. Da schlug er mich auf den Kopf und zerbrach meinen Kamm. Ich wurde böse. Er nahm den Ring vom Finger und schenkte ihn mir, damit ich da bleibe. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Ich kann das nicht anhören. Sie ist unschuldig. Ich weiß es. Ich kenne sie. Ich kenne sie immer noch. Ich weiß, dass sie aufrichtig ist. Was hat man aus ihr gemacht? Und es ist immer noch die gleiche Katjuscha, die damals neben mir durch die Osternacht ging, zur Kirche. Die gleiche wie damals. Die goldenen Heiligenbilder leuchteten, die Chöre tönten. Sie stand neben mir und es schien mir, als wäre alles Schöne nur für sie da, die Lichter und der Glanz und der Gesang. Ich sah ihr Gesicht an und in ihrer Seele war das gleiche Lied wie in meiner. Christus ist auferstanden. Er ist in Wahrheit auferstanden, Mitri Ivanovic. Wir küssten uns so, wie alle anderen es taten, zweimal. Und dann überlegten wir, ob es noch ein drittes Mal sein müsse. Und dann fanden wir, dass es sich so gehöre und küssten uns das dritte Mal. Damals fühlte ich, dass in ihr Liebe war. Zu mir und zu allem, was in der Welt ist. Nächste Nacht stand ich vor ihrer Tür. Katjuscha. Katjuscha. Warum kommen Sie? Mach doch für einen Augenblick auf, Katjuscha, ich bitte dich. Ach, nicht doch! Nicht doch! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Als ich sie verließ, begann es schon zu dämmern. Ich ging ins Freie. Im Fluss war das Eis aufgebrochen. Ich hörte das Rasseln und Klirren der treibenden Schollen. Im Nebel erschien der Mond und beleuchtete eine Landschaft, die schwarz und schrecklich war. Was ist? Ist mir ein großes Glück oder ein Unglück widerfahren? Alle machen so. Ich bitte um Ruhe. Fürst Nechludow, hören Sie eigentlich zu? Ja. Wir kommen jetzt zur dritten Frage, die uns Geschworenen gestellt ist. Herrschaften, geht es nicht etwas rascher? Seit Stunden sitzen wir jetzt hier. Frage 3, sage ich. Ist die Kleinbürgerin Katharina Maslova schuldig, dem Kaufmann Smelkow mit dem Vorsatz, ihn zu töten, Gift verabreicht zu haben? Und ist sie ferner schuldig, sich dem gleichen Kaufmann gehörende 2500 Rubel und einen Brillantring angeeignet zu haben? Herrschaften, sie hat es doch selber zugegeben. Sie hat ihm das Gift verabreicht. Und das Geld genommen hat sie natürlich ebenfalls. Bitte der Reihe nach. Sie hat zugegeben, dass sie dem Kaufmann dieses Gift verabreicht hat. Nein. Das hat sie keineswegs zugegeben. Sie hat zugegeben, dass sie ihm ein Schlafmittel verabreicht hat. Schlafmittel? Er ist doch daran gestorben. Sie wollte in Ruhe gelassen werden. Sie gab ihm deswegen etwas ein, was sie für ein Schlafmittel hielt. Aber es war kein Schlafmittel. Ich glaube, Pjotr Gerasimowitsch hat recht. Die Maslova wusste nicht, was sie ihm da eingegeben hat. Aber getötet hat sie ihn. Es ist aber ein Unterschied, ob sie ihn töten wollte oder ob sie ihn nur getötet hat, weil sie nicht wusste, dass dieses Schlafmittel einen... Ich verstehe. Sie gab es ihm, ohne zu wissen. Ja, das kann sein. Aber das braucht nicht zu sein. Ach, Sie meinen, die Maslova muss es gewesen sein, weil sie nachher das Geld genommen hat? Ja, weil sie nachher das Geld und den Ring genommen hat. Das bezweifle ich. Sie hatte aber den Kofferschlüssel. Die beiden anderen können ja nachher den Koffer mit irgendeinem beliebigen Schlüssel geöffnet haben. Einen Koffer zu öffnen ist kein Kunststück. Das ist möglich, aber warum sind Sie der Ansicht, die Maslova hätte es nicht getan? Ganz einfach. Die Maslova kann das Geld schon deswegen gar nicht genommen haben, weil sie nicht in der Lage war, dieses Geld irgendwo aufzubewahren. Ja, ja, das ist allerdings richtig. Und Sie? Fürst Nechludow. Ich? Na, es kommt mir sehr unwahrscheinlich vor, dass dieses Mädchen ein Verbrechen begehen könnte. Nicht wahr? Die beiden Bedienten, ja, die hatten das Geld gesehen, als die Maslova den Koffer öffnete. Und später haben sie die Gelegenheit benutzt und dann haben sie alle Schuld auf die Maslova geschoben. So muss es gewesen sein. Ja, ja, so muss es gewesen sein, Pjotr Gerasimowitsch. Sie hat bestimmt nicht gestohlen. Nein. Und den Ring hat sie geschenkt bekommen. Ach, dann wäre sie also unschuldig. Erlauben Sie... Am Raube ist sie unschuldig, das mag sein. Aber dass sie den Kaufmann mit ihrem Schlafmittel getötet hat, das hat sie selber gestanden. Dass sie es ihm verabreicht hat. Ach, das meine ich. Herrschaften, kommen wir jetzt endlich zu einem Schluss? Ich glaube, wir sind uns einig. Also, berauben wollte sie ihn nicht. Aber Punkt 1, sie ist schuldig, ihm das Gift verabreicht zu haben. Und Punkt 2, am Diebstahl ist sie nicht schuldig. Ja. Ja, so ist es richtig. Gut, so werde ich es formulieren. Und jetzt können wir klingeln und ich bringe unsere Antwort dem Gericht. Endlich. Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, sehen Sie sich doch das mal an, was hier steht. Da haben sich die Geschworenen ja was geleistet. Schuldig, aber ohne die Absicht, ihn zu berauben. Ist doch ein purer Unsinn. Die Geschworenen haben vergessen hinzuzufügen, ohne die Absicht, ihn zu töten. Natürlich. Also so, wie es da steht, heißt es nichts anderes, als dass die Maslova, die ja weder geraubt noch gestohlen hat, den Kaufmann vollkommen grundlos vergiftet hätte. Ja, aber da die Geschworenen... Ich möchte doch glauben, das ist einer der Fälle, wo das Gericht gemäß § 818 berechtigt ist, den Spruch der Geschworenen abzuändern. Damit bin ich nicht einverstanden. Die Zeitungen berichten immerzu darüber, dass die Geschworenen Verbrecher freisprechen. Wenn nun auch das Gericht es tut, dann sind wir allen Angriffen ausgesetzt, ohne dass wir uns wehren können. Botschkova! Das ist Katinkin. Warum dauert es so lange? Still, Sie kommen. Jetzt wird gleich das Urteil. Gleich wird das Urteil. Gemäß Paragraphen 771, 76 und 77 werden der Kellner Simon Katinkin, das Zimmermädchen Jefimja Botschkova und die Kleinbürgerin Katharina Maslova nach Aberkennung aller Vermögensrechte zu Zwangsarbeit verurteilt. Katinkin zu 8 Jahren, Botschkova zu 3 Jahren, Maslova zu 4 Jahren. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Das ist Sünde. Ich bin unschuldig. Ich wollte es nicht. Ich habe es nicht einmal gedacht. Ich sage die Wahrheit. Die Wahrheit. Da haben wir ja was Schönes angerichtet, Fürst. Wir haben sie ins Zuchthaus gebracht. Ich begreife es nicht. Wir haben den einen Satz ausgelassen, dass sie ihm das Gift unwissentlich verabreicht hat. Natürlich, das hätten wir in unserem Spruch erwähnen müssen. Ich hielt es für selbstverständlich. 4 Jahre Zuchthaus. Nur weil wir nicht aufmerksam gewesen sind. Man muss es wieder gut machen. Sofort! Dazu ist es aber jetzt zu spät, mein Lieber. Der Vorsitzende, ist er noch hier? Wo finde ich den Vorsitzenden? Bitte hier. Herr Vorsitzender, kann ich Sie sprechen? Bitte. Ich war Geschworener in der Sache, die eben verhandelt wurde. Ach, Fürst Nerludov, nicht wahr? Ja. Wir sind uns bereits begegnet. Womit kann ich Ihnen dienen? Es hat ein Missverständnis gegeben. Die Maslova ist an der Vergiftung nicht schuld und dabei ist sie zu Zuchthaus verurteilt worden. Das Gericht hat sein Urteil gemäß ihrem eigenen Spruch, dem Spruch der Geschworenen, gefällt. Aber es ist ein Fehler in der Formulierung unterlaufen. Kann man diesen Fehler nicht wieder gut machen? Ach, ein Grund zur Kassation lässt sich immer finden. Sie müssen sich da an einen Rechtsanwalt wenden. Es war unverzeihlich von mir, so vergesslich zu sein. Ja. Das ist es ja gerade. Kommen Sie, Fürst, es ist spät geworden. Jetzt müsste die Verhandlung eigentlich zu Ende sein. Ja. Aber die Maslova wird nicht zurückkommen in diese Zelle. Meistens wird man gleich nach der Verhandlung freigelassen. Wenn die Geschworenen nicht ein Haar in der Suppe finden. Warum sollten sie? Du bist unschuldig, sieht doch jeder. Maslova, du? Ich dachte, sie lassen dich frei. Hat man dich verurteilt? Das ist nicht möglich. Sie hat doch nichts verbrochen. Warum sagst du denn nichts? Hast wohl nichts gegessen. Habe doch gesagt, such dir einen ordentlichen Verteidiger. Ist es Sibirien? Zwangsarbeit. 4 Jahre. Diese Blutsauger haben keine Furcht vor Gott. Für nichts ein Mädchen zu verurteilen. 4 Jahre Sibirien, du Arme. Korabljeva, hast du Feuer? Wenn du mir eine Zigarette gibst. Da, nimm. Ich hätte auch noch einen Schluck Branntwein. Hast du Geld? Dann gib her. Ein Gläschen. Das wird dir gut tun. Das hätte ich nicht gedacht. Was tun die anderen nicht alles? Und es geschieht ihnen nichts. Und ich? Weine nicht. Auch in Sibirien gibt es Menschen. Auch dort wirst du nicht zugrunde gehen. Ich weiß schon, ich gehe nicht zugrunde. Aber es tut weh. Ich sollte ein anderes Schicksal haben. Gegen Gott? Kannst du nichts machen. Ach, ich weiß, Tantchen. Aber es ist schwer. Was ist mit Ihnen, Fürst? Sie sind heute Abend so schweigsam. Fürst Nechludov hat doch heute seinen Bürgerpflichten genügt. Er war Geschworener. Haben Sie dabei die Grundfesten des Staates untergraben? Schuldige freigesprochen, Unschuldige verurteilt? Wie? Sind Sie müde, Dmitri? Nein, nicht besonders. Und Sie, haben Sie die Ausstellung angesehen? Wir waren beim Tennis. Ich sehe es doch. Der Tag hat Sie offenbar sehr angestrengt. Verzeihen Sie, Missy, ich bin etwas bedrückt. Ich habe nicht das Recht, den anderen die Stimmung zu verderben. Was bedrückt Sie denn so, Dmitri? Erlauben Sie mir, nicht darüber zu sprechen. Es ist etwas geschehen und ich habe noch nicht genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und können Sie es mir wirklich nicht sagen? Was Ihnen wichtig erscheint, ist auch Ihren Freunden wichtig. Das glaube ich kaum. Haben Sie mir nicht einmal erklärt, dass man immer die Wahrheit sagen müsse? Das war im Spiel gesagt, Missy. Im Spiel ist das möglich. Aber in Wirklichkeit sind wir so schlecht, das heißt, ich bin so schlecht, dass mindestens ich nicht immer die Wahrheit sagen kann. Entschuldigen Sie mich bei Ihrer Mama, wenn ich jetzt gehe. Auf Wiedersehen, Dmitri. Was hat er denn? Wen meinen Sie, Mademoiselle? Ach, Fürst Nekhludov. Vielleicht hat er une affaire d'amour. Seit einem Jahr verkehrt er bei uns, aber ich habe ihn noch niemals so gesehen. Ich brauche schließlich nur einen Rechtsanwalt zu bezahlen und er muss dafür sorgen, dass Katjuscha von der Zwangsarbeit freikommt. Ganz so wie damals, als ich ihr beim Abschied 100 Rubel in die Hand drückte. Sehr einfach. Man begeht eine Lumperei und dann bezahlt man mehr oder weniger Rubel und alles ist in Ordnung. Beschämend und gemein. Bin ich das wirklich selber? Dieser Lump und dieser Schuft. Eine Gemeinheit begehen und dann bezahlen und so tun, als wäre nichts geschehen. Das bin ich. Alle sind mir widerlich geworden. Alle Bekannten, alle Freunde, alle. Warum? In Wirklichkeit ist es ein Widerwille gegen diesen Stillstand in meiner Seele. Ich müsste den ganzen Schmutz auskehren, der sich in mir gesammelt hat. Ich muss dieses Lügengespinst, in das ich mich verstrickt habe, zerreißen, was es mich auch kosten mag. Ich muss die Wahrheit erkennen, allen die Wahrheit sagen und auch danach handeln. Guten Morgen, Dmitri Ivanovich. Guten Morgen, Agrafena Petrovna. Es ist gut, dass Sie kommen. Ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Ja, Dmitri Ivanovich? Ich werde diese Wohnung aufgeben. Die Wohnung? Gerade jetzt? Sie ist zu groß für mich. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Agrafena Petrovna, für Ihre Mühe im Hause und all Ihre Hilfe. Ich möchte, dass Sie die Möbel und die Sachen einstweilen behüten, bis meine Schwester einmal aus Petersburg herkommt. Die mag dann darüber verfügen. Wollen Sie ins Ausland fahren? Nein. Mir ist nur gestern etwas sehr Seltsames und Wichtiges geschehen. Erinnern Sie sich an Katjuscha, das junge Mädchen, das bei meinen Tanten in Panovo lebte? Natürlich erinnere ich mich an sie. Ich habe ihr das Nähen beigebracht. Gestern, als ich Geschworener war, stand Katjuscha vor dem Gericht und wurde verurteilt. Oh Gott, wie schrecklich. Weswegen denn? Wegen eines Mordes. Entsetzlich. Und das alles habe ich angerichtet. Wieso haben Sie das angerichtet? Sie reden sehr sonderbar, Dmitri. Die eigentliche Ursache bin ich und mein Verhalten zu diesem Mädchen. Seit ich das begriffen habe, muss ich alle meine Pläne ändern. Ich kenne die Geschichte. Für Sie hat sich doch nichts geändert, Dmitri Ivanovich. Wenn ich daran schuld bin, dass sie diesen Weg gegangen ist, dann muss ich alles tun, um ihr zu helfen. Das tun Sie gutwilligerweise. Schuldig sind Sie ihr gar nichts. Das geht vielen Mädchen so. Es wird vergessen und das Leben geht weiter. Ich habe schon früher gehört, dass Katjuscha vom rechten Wege abgekommen ist. Es ist meine Schuld und ich will sie gut machen. Das ist schwer, gut zu machen. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, was ich zu tun habe. Herr Staatsanwalt, draußen ist ein Herr, der Sie zu sprechen wünscht. Lassen Sie ihn hereinkommen. Herr Staatsanwalt. Sie wünschen? Ich heiße Nech Ludow. Ich bin einer der Geschworenen aus dem letzten Giftmordprozess. Ich muss unbedingt die gefangene Maslova sprechen. Aus welchem Grund? Weil sie unschuldig verurteilt worden ist und weil ich daran schuld bin. Ich weiß Bescheid. Die Geschworenen haben einen sehr sonderbaren Spruch gefällt. Aus Unachtsamkeit vermutlich. Ich meine nicht den Spruch der Geschworenen. Ich meine die Maslova, was aus ihr geworden ist. Daran bin ich schuld. Wie soll ich das verstehen? Ich habe sie vor vielen Jahren verführt und betrogen. Ich habe sie unglücklich gemacht. Ich habe ihr Leben zerstört. Sie ist durch mich, durch meine Schuld zu der geworden, die sie jetzt ist. Das ist zwar sehr rührend, Fürst Nechludow. Ich verstehe aber trotzdem nicht, was das mit einem Besuch bei ihr zu tun hat. Besuche sind nur Verwandten gestattet. Seit ich dieses Mädchen wiedergesehen habe, so schrecklich verändert, kann ich nichts anderes mehr denken als immer nur das eine, wie ich gut machen kann, was ich an ihr verschuldet habe. Was geschehen ist, kann man nicht mehr ändern, Fürst. Man kann es ändern. Sie darf nicht allein bestraft werden für etwas, woran im Grunde ich mindestens ebenso schuldig bin. Ich will bei ihr bleiben, ich will ihr folgen, wenn sie verschickt wird. Was versprechen Sie sich und was hätte die Maslova davon? Ich habe beschlossen, sie zu heiraten. Das ist allerdings ein ungewöhnlicher Vorsatz. Ich habe 1000 Ausflüchte gesucht, um mich zu beschwichtigen, um mein Gewissen einzuschläfern. Aber ich habe begriffen, dass es nur einen einzigen Weg gibt, nämlich sie zu heiraten, wenn sie einverstanden ist. Warum sollte sie nicht einverstanden sein? Kann ich die Besuchserlaubnis bekommen? Nach dem, was Sie mir erklärt haben, habe ich keinen Grund, sie Ihnen zu verweigern. Ich stelle Ihnen einen Passierschein aus. Außerdem erkläre ich, dass ich an weiteren Gerichtssitzungen nicht mehr teilnehmen kann. Das müssen Sie schriftlich erklären und einen zwingenden Grund angeben. Der Grund ist der, dass ich jedes Gericht für zwecklos halte. Darüber bin ich allerdings anderer Ansicht. Nicht nur für zwecklos, sondern auch für unsittlich. Nun, ich als Staatsanwalt stimme auch darin nicht so ganz mit Ihnen überein. Sie werden das vielleicht begreiflich finden. Ihr Passierschein fürs Zuchthaus. Maslova, Besuch für dich. Für mich? Ich wollte Sie sehen. Ich kenne Sie. Aber woher? Katjuscha. Ach. Sie sind es. Ich bin gekommen, um Sie um Vergebung zu bitten. Ich weiß, dass Sie mir schwerlich vergeben können, aber wenn man schon das Vergangene nicht wieder gut machen kann, so will ich jetzt alles tun, was ich vermag. Wie kommen Sie hierher? Ich war vorgestern geschworen bei Ihrer Verhandlung. Sie haben mich nicht erkannt. Nein, ich habe Sie nicht erkannt. Ich habe auch niemand angesehen. Sie hatten ein Kind, wurde mir gesagt. Ja, aber es ist sofort gestorben. Ich war selbst sehr krank damals. Wir haben die Tanten Sie nur fortlassen können. Wer wird ein Dienstmädchen mit einem Kind behalten? Als Sie es bemerkten, haben Sie mich fortgejagt. Was ist da zu sagen? Das ist alles vorbei, vergessen. Nichts ist vorbei. Ich will versuchen, es gut zu machen. Was war, das war und ist vorbei. Ich bin zu Zwangsarbeit verurteilt. Ich weiß und ich bin überzeugt, dass Sie unschuldig sind. Natürlich bin ich unschuldig. Ich bin doch keine Diebin und keine Mörderin. Man sagt mir, man muss eine Bittschrift einreichen. Ich habe bereits mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Ich werde alles tun, was irgend möglich ist. Danke. Katjuscha. Ich bin zu dir gekommen, dich um Verzeihung zu bitten. Seltsam, was Sie da sagen. Katjuscha, warum sprichst du so? Ich kenne dich doch. Ich erinnere mich, wie du in Panovo warst. Wozu an alte Geschichten denken? Ich bin gekommen, dich um Vergebung zu bitten. Merkwürdig. Immer vergeben, vergeben. Das führt zu nichts. Es handelt sich nicht um Worte. Es handelt sich darum, dass man etwas tut. Ich habe beschlossen, dich zu heiraten. Wozu ist das jetzt noch nötig? Ich fühle, dass ich vor Gott verpflichtet bin, es zu tun. Was haben Sie da für einen Gott gefunden? Gott? Was für einen Gott? Damals hätten Sie an Gott denken sollen. Beruhige dich. Ich brauche mich nicht zu beruhigen. Denkst du etwa, ich bin betrunken? Ich bin betrunken, aber ich weiß sehr gut, was ich sage. Ich bin zu Zwangsarbeit verurteilt. Ich bin eine Hure und Sie sind der große Herr, der Fürst. Und du brauchst deine Hände nicht an mir zu besudeln. Geh zu deinen Komtessen. Ich koste 10 Rubel, sonst nichts. Du bist sehr grausam, Katjuscha. Du kannst dir nicht vorstellen, wie tief ich meine Schuld vor dir fühle. Schuld? Damals hast du sie nicht gefühlt. 100 Rubel hast du mir zugesteckt. Das war dein Preis. Ich weiß, ich kann es nicht mehr ändern, aber jetzt habe ich mich entschlossen, dich nicht mehr zu verlassen. Und was ich gesagt habe, werde ich auch tun. Und ich sage dir, du wirst es nicht tun. Katjuscha! Geh! Ich bin eine Zuchthäuslerin und du bist ein Fürst und hast hier nichts zu suchen. Auf meine Kosten hast du dich in diesem Leben amüsiert. Auf meine Kosten willst du auch im Jenseits deine Seele retten. Widerlich bist du mir. Geh! Du glaubst mir nicht. Dass sie mich heiraten wollen, daraus wird nichts. Ich würde dir trotzdem dienen. Das ist ihre Sache. Aber ich brauche nichts von ihnen. Das ist mein Ernst. Ich komme morgen wieder. Wenn es möglich ist, komme ich jeden Tag. Denke nach, Katjuscha. Denk über das nach, was ich dir gesagt habe. Entschuldigen Sie. Bitte? Sie sind Fürst Nechludow, nicht wahr? Ja. Ich heiße Simonson. Ich bin ein politischer, ehemaliger Student der Rechte. Ich hätte eine Bitte. Was kann ich für Sie tun? Für mich nichts. Ich werde nächstens nach Sibirien verschickt. Das kann niemand ändern. Aber ich habe gehört, dass Sie sich um eine Gefangene bemühen. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es hier eine ganze Menge Menschen gibt, die Ihrer Hilfe ebenfalls wert wären. Wenn ich irgendjemandem helfen kann? Sie können es bestimmt, Fürst. Menschaf. Komm her. Ich darf doch nicht. Komm her. Der Herr will, dass du ihm deinen Fall erzählst. Menschow ist angeblich ein Brandstifter. Nein, das bin ich nicht. Erzähl, Menschow. Ich hatte geheiratet. Und gleich nach der Hochzeit merkte ich, dass der Schankwirt mir meine Frau wegnehmen wollte. Er versprach ihr dies und das und sie blieb bei ihm. Einmal holte ich sie mit Gewalt zurück, aber am nächsten Morgen war sie weggelaufen. Wieder zum Wirt. Dann ging ich hin zusammen mit meiner Mutter und da sagte er, was willst du hier überhaupt? Deine Frau ist gar nicht hier. Dabei hatte ich sie am Fenster gesehen, als ich kam. Geh weg, sagte er, aber ich ging nicht. Dann hat er seine beiden Knechte gerufen und sie fingen an, mich zu prügeln und sie schlugen mich blutig. Und am anderen Tage brannte das Haus des Schankwirts nieder. Er hat die Versicherung eingesteckt und hat die Schuld auf mich und meine Mutter geschoben. Aber ich bin an diesem Tag... Ich bin an diesem Tage gar nicht dort gewesen. Ich hatte ihn wohl beschimpft, aber sein Haus angezündet? Nein, das nicht. Geh jetzt, Mensch. Ich bin unschuldig, Herr. Ja, der Herr glaubt dir, geh jetzt. Ich könnte noch sehr viel erzählen, Fürst. Wissen Sie, dass hier 130 Männer gefangen gehalten werden, nur weil sie nicht in ihr Gouvernement zurückgeschickt werden konnten? Eine Gewerkschaft von Maurern. Sie besaßen Pässe, die waren seit ein paar Wochen abgelaufen. Sie hatten jedes Jahr solche abgelaufenen Pässe gehabt. Niemand hatte sich je darum gekümmert. Diesmal wurden sie festgenommen. Und da das Gefängnis in ihrem Gouvernement abgebrannt war, hat man sie einfach hier behalten. Und jetzt sind sie seit 3 Monaten hier und wissen nicht wofür. Wie ist das möglich? Sie sind ein freier Mensch, Fürst. Sie können etwas für diese Unglücklichen tun, wenn sie wollen. Ich komme morgen wieder. Dieser Bauer, Menschow heißt er doch, ja. Muss mir alles ganz genau erzählen. Und auch einen von den Maurern will ich aufsuchen. Es gibt viel mehr Unrecht hier, als ich geahnt hatte. Ich passe. Ein Kör, 2 Karo. 2 Kör. Nechudow ist gekommen, 3 Karo. 3 Kör. Man sieht ihn neuerdings selten. Pass. Er besucht Gefängnisse, sagt man. Gefängnisse? Was tut er da? Ich passe auch. Pass. Er rüttelt an den Grundfesten unseres Staates. Wer hat Kör erfunden? Ich, 3 Kör spiele ich. Nechudow ist ein reizender Gesellschafter. Er hatte zwar immer etwas sonderbare Ansichten, aber das braucht man ja nicht ernst zu nehmen. Ich spiele aus. Er bemüht sich neuerdings um irgendeinen Brandstifter. Ach, das habe ich auch schon gehört. Aber wissen Sie das Neueste? Nun? Cherchez la femme. Oh, im Zuchthaus? Ja, stellen Sie sich vor, une fille publique. Angeklagt wegen Mithilfe bei einem Mord. Nicht möglich. Hm, er will sie heiraten. Dann ist er verrückt. Wenn das wahr sein sollte, dann muss er verrückt sein. Sonderbar war ja schon immer. Aber diese Geschichte geht entschieden zu weit. Man sieht Sie ja gar nicht mehr, Dmitri. Verzeihen Sie, Missy, ich bin in den letzten Wochen sehr beschäftigt gewesen. Sie denken, ich verstehe Sie nicht. Aber was Sie getan haben, ist allen bekannt. C'est le secret de Polichinelle. Ich bin begeistert von Ihnen. Es ist kein Grund zur Begeisterung vorhanden, Missy. Ich habe sehr wenig getan. Das ist ganz gleichgültig. Ich verstehe Ihre Gefühle. Ich verstehe alles. Ich verstehe auch das Mädchen. Bitte. Schon gut, ich werde nicht darüber sprechen. Aber ich verstehe auch, dass Sie, nachdem Sie gesehen haben, wie in den Gefängnissen gelitten wird, all dieses Entsetzliche, dass Sie den Leidenden helfen wollen, allen, die unter der Gleichgültigkeit und der Grausamkeit der anderen leiden. Ich würde mein eigenes Leben dafür hergeben. Aber jeder hat das ihm bestimmte Schicksal. Ich glaube, dass die meisten mein Verhalten recht skandalös finden. Ich nicht. Ich bewundere Sie. Sagen Sie, Missy, steht da drüben nicht der Gouverneur Masjenikow? Ja, er ist hier. Sie wollen ihn wohl sprechen? Wenn ich ihn hier mit meinen Angelegenheiten belästigen darf? Er ist ein sehr guter Mensch. Alle diese unglücklichen Gefangenen sind für ihn wie seine eigenen Kinder. Er hat ein reizendes Verhältnis zu ihnen. Immerhin sind auf seinen Befehl gestern zwei Menschen geprügelt worden. Wirklich? Oh, das ist kaum glaublich. Ich fürchte, Dmitri, Sie nehmen alles, was man Ihnen dort erzählt, für bare Münze. Entschuldigen Sie, Missy, ich sehe, dass der Gouverneur gerade allein ist. Viel Glück, Dmitri. Mika, ich hätte gern mit dir gesprochen. Du siehst so ernst aus, Mitri. Ist es was Geschäftliches? Es ist wieder wegen jener Frau. Ach so, der unschuldig verurteilt. Ja, ich möchte darum bitten, dass sie als Wärterin ins Gefängnisspital überwiesen wird. Man hat mir gesagt, das wäre möglich. Ja, das ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob das gehen wird, aber ich will es versuchen. Ich werde dir morgen Nachricht geben lassen. Danke. Noch etwas. Im Gefängnis befinden sich 130 Männer, aus dem einzigen Grunde, weil ihre Pässe abgelaufen sind. Sie sind jetzt 3 Monate dort. Wie hast du denn das erfahren? Ich hörte davon und dann habe ich mit diesen Leuten gesprochen. Wen hast du noch alles gesehen? Einen Bauern, der unschuldig angeklagt ist. Ich habe diese Sache einem Anwalt übergeben. Aber was die 130 betrifft, ist es denkbar, dass man sie nur deswegen im Gefängnis hält, weil ihre Pässe abgelaufen sind? Dafür ist der Staatsanwalt zuständig. Die Staatsanwälte haben die Pflicht, die Gefängnisse zu kontrollieren und festzustellen, ob die Gefangenen gesetzlich zu Recht dort gehalten werden. Sie tun aber nichts. Wie du siehst, spielen sie stattdessen Karten. Ich denke, du als Gouverneur... Ja. Ich werde mich danach erkundigen. Und jetzt komm zu den Damen. Nur noch eins. Man hat mir erzählt, dass gestern 2 Gefangene körperlich gezüchtigt worden sind. Ist das wahr? Es ist nicht unmöglich. Ich dachte, die Prügelstrafe wäre abgeschafft. Das schon. Aber nicht für die, denen die bürgerlichen Rechte aberkannt worden sind. Weißt du, Mitri, man sollte dich gar nicht erst hereinlassen. Du kümmerst dich um zu viel. Sie haben sich dafür verwendet, Durchlacht, dass die Maslova ins Krankenhaus kommt. Ja, als Pflegerin. Sie hat sich geweigert. Geweigert? Warum? Sie sagte, sie hat keine Lust zu dieser Dreckarbeit. Aber fragen Sie sie selber. Ich habe auf Sie gewartet, Dmitri Ivanovich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, Katjuscha. Ganz einfach, Sie müssen mich lassen. Warum denn? Kümmern Sie sich nicht mehr um mich. Lassen Sie mich. Ich kann nicht. Katjuscha, was ich gesagt habe, sage ich dir heute wieder. Ich bitte dich, mich zu heiraten. Wenn du es nicht willst oder noch nicht willst, werde ich trotzdem dort sein, wo du sein wirst. Ich begleite dich, wo man dich auch hinbringt. Das ist Ihre Sache. Ich kann nichts mehr sagen. In 2 Wochen fahre ich nach Petersburg. Ich werde deine, unsere Sache betreiben und Gott gebe, dass das Urteil abgeändert wird. Das wird alles nichts nützen. Ich habe es wahrscheinlich verdient. Nicht für das eine, aber für alles andere. Katjuscha. Ich verstehe nur eins nicht. Warum helfen Sie gerade mir und nicht den anderen, die es vielleicht viel mehr verdienen? Ich habe Ihnen doch erzählt. Ja, und ich habe mehrere der Gefangenen hier gesprochen. Es sind wirklich sehr ungerechte Fälle dabei. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich werde in Petersburg auch für Sie etwas zu erreichen suchen. Und das Krankenhaus, wenn Sie wollen, werde ich hingehen und helfen. Das ist schön. Ich gehe hin. Und trinken werde ich auch nicht mehr. Ich werde wiederkommen, Katjuscha. Nun, Maslova? Was hast du denn? Kopfweh? Holla, Katjuscha, du sollst nicht immer die gute Laune verlieren. Stimmt was nicht? Hat er sich's überlegt mit dem Heiraten? Ich will nicht. Oh, du Schaf. Er wird dich in Gold fassen. Jetzt fährt er nach Petersburg, um meine Sache zu betreiben. Alle Minister dort sind seine Verwandten, aber ich brauche ihn nicht. Komm, trink ein Gläschen. Ich mag nicht. Trink allein. Es tut mir leid, mein lieber Nechludov. Ihre Sache ist im Senat vorgebracht worden. Ja, und? Heute Vormittag. Der Senat hat eine Revision abgelehnt. Wie ist das möglich? Das Urteil ist doch unsinnig. Ja, mag sein, vielleicht dem Inhalte nach. Aber mit dem Inhalt können wir uns nicht befassen. Und formal ist das Urteil in Ordnung. Wie gesagt, es tut mir leid. Also hat der Senat ein Urteil bestätigt, das einen offensichtlichen Widersinn enthält. Es blieb uns nichts anderes übrig. Und für Sie gibt es jetzt nur noch einen einzigen Weg. Ein Gnadengesuch. Ja, ein Gnadengesuch an die Bittschriftenkanzlei seiner Majestät. Ja, das werde ich tun. Möglichst bald. So etwas dauert immer eine gewisse Zeit. Und empfehlen Sie mich bitte Ihrer Frau Schwester. Danke, ich hatte gerade vor, Sie zu besuchen. Übrigens, Ihr Schwager ist eine unserer großen Hoffnungen. Ein ausgezeichneter Beamter. Findest du endlich den Weg zu deiner Schwester? Ich wollte schon längst kommen, aber... Lass dich ansehen, Dmitri. Etwas abgemagert bist du. Du bist jünger geworden. Agrafena Petrovna hat mir geschrieben, dass du die Wohnung aufgegeben hast und wegen der Sachen. Ich weiß alles, Dmitri. Es freut mich, dass du es weißt. Kannst du hoffen, diese Frau zu bessern, nach einem Leben, wie sie es geführt hat? Ich will gar nicht sie bessern, sondern mich. Außer einer Heirat gibt es doch noch andere Mittel. So ist es am besten. Außerdem bringt es mich in eine Welt, der ich nützlich sein kann. Ich glaube nicht, dass du dort glücklich sein könntest. Es handelt sich nicht um mein Glück. Natürlich nicht. Aber wenn sie ein Herz hat, wird auch sie nicht glücklich werden. Sie könnte es nicht einmal wünschen. Sie wünscht es auch nicht. Ich verstehe. Aber das Leben... Das Leben? Verlangt etwas anderes. Das Leben verlangt von uns nichts, als dass wir das tun, was das Rechte ist. Das verstehe ich nicht. Früher hättest du mich sehr gut verstanden. Du hast dich verändert, Natascha, seit du verheiratet bist. Ich weiß, dass Ignati und du euch nicht viel zu sagen habt. Übrigens kommt er gerade. Störe ich euer Gespräch? Keineswegs. Wir sprachen gerade über Dmitris Absichten. Ja, was für Absichten haben Sie denn? Ich will nach Sibirien fahren. Ich will eine Gruppe von Sträflingen begleiten, unter denen sich eine Frau befindet, der gegenüber ich mich schuldig fühle. Wenn sie will, werde ich sie heiraten. Und was für Motive bewegen Sie dazu? Ein sehr einfaches Motiv. Ich bin der Schuldige und sie wird bestraft. Wenn sie bestraft wird, ist sie auch schuldig. Sie ist völlig unschuldig. Meiner Erfahrung nach geschieht es sehr selten, dass ein Unschuldiger verurteilt wird. Ich habe mich vom Gegenteil überzeugt. Mehr als die Hälfte der von den Gerichten Verurteilten ist unschuldig. Es gibt hin und wieder Justizirrtümer. Viele dieser Menschen sind schon deshalb unschuldig, weil sie in einem gewissen Milieu aufgewachsen sind und gar nicht wissen, dass das, was sie tun, als Verbrechen gewertet werden könnte. Das stimmt nicht. Jeder Dieb weiß, dass Diebstahl etwas Schlechtes ist, dass man nicht stehlen darf und dass Stehlen unmoralisch ist. Das weiß er eben nicht. Man erklärt ihm, du darfst nicht stehlen. Aber er sieht und weiß, dass der Fabrikant seine Arbeit stiehlt, wenn er ihm den Lohn vorenthält. Dass die Regierung mit all ihren Beamten ihn vermittels der Steuern unablässig bestiehlt. Das ist ja Anarchismus. Er weiß, dass wir, die Gutsbesitzer, ihn bestohlen haben, als wir ihm das Land wegnahmen, das allen gemeinsam gehören sollte. Und wenn er auf diesem von uns gestohlenen Lande etwa Reisig sammeln geht, dann sperren wir ihn ins Gefängnis und versuchen ihn zu überzeugen, dass er ein Dieb ist. Das verstehe ich nicht. Und wenn ich es verstünde, wäre ich nicht damit einverstanden. Würde heute das ganze Land zu gleichen Teilen unter alle aufgeteilt, ging es doch schon morgen in die Hände der Tüchtigeren und Geschickteren über. Niemand denkt daran, das Land zu verteilen. Land darf niemandes Eigentum sein. Man darf es weder kaufen noch verkaufen oder beleihen. Das Eigentumsrecht ist dem Menschen angeboren. Und wenn Sie Ihre seltsamen Ansichten etwa zu verwirklichen beabsichtigen, sollten Sie sich das vorher sehr genau überlegen. Meinen Sie jetzt meine persönlichen Angelegenheiten? Ja. Ich finde, dass wir, die wir eine gewisse Stellung einnehmen, auch die Pflichten zu übernehmen haben, die solch eine Stellung von uns verlangt. Ich finde, dass wir die Daseinsbedingungen erhalten müssen, wie wir sie von unseren Vorfahren geerbt haben und wie wir sie unseren Nachfolgern weitergeben sollen. Ich halte es viel eher für meine Pflicht. Erlauben Sie, ich spreche nicht für mich und meine Kinder, die sind ausreichend versorgt. Es liegt nicht an meinem persönlichen Interesse, sondern am Prinzip, dass ich nicht mit Ihnen übereinstimmen kann. Im Übrigen sind wir von unserem Thema abgekommen. Wir sprachen über die Justiz. Ich bin für unnachsichtige Bestrafung. Warum? Weil es gerecht ist. Als ob die Gerechtigkeit der Zweck der Gerichte wäre. Was denn sonst? Die Wahrung der Interessen unseres Standes. Die Gerichte sind lediglich die administrative Waffe, eine uns günstige Ordnung zu erzwingen. Auch darin bin ich mit Ihnen nicht einverstanden. Ziel unserer Justiz ist die Besserung des Straffälligen. Eine herrliche Besserung. In den Straflagern. Unvollkommenheiten des Strafvollzuges sagen noch nichts gegen die Justiz. Aber was geschieht, ist grausam und sinnlos. Es ist obendrein derartig dumm. Ich kann nicht begreifen, wie ein seelisch gesunder Mensch an etwas so Sinnlosem und Grausamem teilnehmen kann, wie das Kriminalgericht es ist. Nun, ich zum Beispiel nehme daran teil. Das ist Ihre Sache. Aber es ist mir unbegreiflich. Es scheint vieles zu geben, was Sie nicht begreifen. Ich habe es erlebt, wie ein Staatsanwalt einen alten Sektierer ins Zuchthaus brachte, nur weil der das Evangelium zu lesen pflegte. Die Kirche? Ja, ich weiß, alles geschieht im Namen Jesu. Ich habe einen Gottesdienst im Gefängnis erlebt. Gibt es eine schlimmere Gotteslästerung? Im Namen Jesu, der verboten hatte zu richten, der verboten hatte Menschen zu quälen, zu erniedrigen, hinzurichten, so wie es in diesem Gefängnis geschah, der jede Vergewaltigung des Menschen verboten hatte? Ich glaube, Dmitri Ivanovich, Sie vergessen, dass Sie mit einem Beamten sprechen. Einem Diener des Staates. Solche Äußerungen wünsche ich nicht anzuhören. Entschuldigen Sie. Du bist noch genauso heftig wie als Junge. Entschuldige bitte, Natascha. Ich hatte die Beherrschung verloren. Du und Ignati, ihr passt einfach nicht zusammen. Tja, und ich will nicht so werden, wie er ist. Es fing schon an, als ich in die Garde eintrat, dass ich Ansichten hatte wie er. Denn der Militärdienst verdirbt den Menschen. Der ständige Müßiggang ohne vernünftige und nützliche Arbeit. Es gibt keine menschlichen Pflichten mehr, nur konventionelle. Und auch das Machtgefühl, das man als Offizier über seine Untergebenen hat, demoralisiert einen. Wie weit war es schon mit mir gekommen, bis zu jener Gerichtsverhandlung? Und nun, Dmitri, bist du jetzt ein anderer Mensch geworden? Ich versuche es. Übrigens, Natascha, ich habe mein Gut noch nicht den Bauern gegeben. Falls ich sterbe, sind deine Kinder die Erben. Hör auf damit, Dmitri. Vielleicht verteile ich es auch noch, ich weiß es noch nicht genau. Aber alles andere wird jedenfalls deinen Kindern gehören. Ich werde keine Kinder haben, auch wenn ich heirate. Das klingt wie ein Abschied für immer. Vielleicht ist es so. In ein paar Wochen geht der Transport nach Sibirien. Und ich werde ihn begleiten. Halten Sie an, Kutscher. Brrr. Viele Gefangene sind es diesmal wieder, Herr. Sehen Sie, manche haben Ketten und manche, die keine Ketten haben. Das sind die politischen. Die lässt man ohne Kette gehen. Und die Frauen. Alles nach Sibirien. Viele hundert. Katjuscha. Dmitri Ivanovich. Es ist verboten, Herr, an die Sträflinge heranzugehen. Ich möchte doch nur einfach... Jetzt nicht, wenn Sie auf dem Bahnhof angekommen sind. Dann dürfen Sie mit ihnen sprechen. Auf der Straße nicht. Weitergehen, nicht zurückbleiben. Weitergehen. Sie haben es nicht leicht. Es ist heiß heute. Fahren Sie weiter zum Bahnhof. Man sagt, dass 12 von uns heute auf der Straße liegen geblieben sind. Einen habe ich gesehen. Er lag auf dem Rücken und war tot. Kein Wunder bei der Hitze. Ich habe nichts bemerkt. Es war weiter hinten. Hier im Wagen ist es furchtbar heiß. Komm näher ans Gitter. Ist die Luft besser. Da kommt dein Verehrer. Katjuscha? Ja? Hast du die Sachen bekommen? Ich danke Ihnen sehr. Brauchst du noch etwas? Ich brauche nichts, nein, danke. Etwas Wasser vielleicht. Wasser? Oh ja, Wasser. Ich werde es gleich besorgen. Bis Nischni werden wir uns da nicht mehr sehen. Fahren Sie wirklich? Mit dem nächsten Zug in 2 Stunden. Keine Gespräche am Wagenfenster. Leb wohl, Katjuscha. Bis Nischni. Liebe Schwester, ich reise jetzt allein weiter. Mit den Gefangenen bin ich nur 2-mal zusammengekommen. Einmal in Nischni, wo sie in ein vergittertes Boot eingeschifft wurden, und ein 2. Mal in Perm. Jetzt bin ich unterwegs nach Tomsk. Dort werde ich wieder mit den anderen zusammentreffen. Ich habe erreicht, dass Katharina auf den Etappen mit den politischen Gefangenen zusammenwohnen darf. Sie hat sich sehr verändert. Sie ist abgemagert, ihr Gesicht ist gebräunt. Nichts an ihr zeigt noch irgendwelche Spuren ihres früheren Lebens. Ich habe ihr gegenüber vor allem ein Gefühl des Mitleids und der Rührung. Und dieses Gefühl wird allmählich die Grundstimmung meines Lebens. Allen Menschen gegenüber. Ich bin viel ruhiger geworden. Zum Kutscher, zu den Begleitsoldaten und zu den Gouverneuren, mit denen ich zu tun habe. Ich werde niemals mehr ungeduldig. Obgleich die täglichen langen Fahrten sehr anstrengend sind. Bald ist es Winter. Wir sind noch immer nicht angekommen. In Perm fing es an, kalt zu werden. Hoffentlich sind wir da, bevor es schneit. Wo wohl dein Verehrer bleibt? Er ist vorausgefahren. Von Nischni bis Perm habe ich ihn nur 2-mal gesehen. Du da, warum hast du keine Handschellen? Ich muss das Kind tragen. Gib's den Weibern. Meine Frau ist vor einer Woche gestorben. Man hat mir erlaubt, ohne Handschellen zu gehen, solange ich das Kind trage. Ich werde dich lehren, was hier erlaubt ist. Wohin soll er denn mit dem Kind? Schlagen ist gegen das Gesetz. Wer hat das gesagt? Wer ist es gewesen? Du! Du! Alle sagen es. Meuterei, was? Bring das Kind zu den Frauen hinüber, verstanden? Und lass dir sofort Handschellen anlegen. Gestatten Sie, dass ich das Kind trage? Wer bist du? Ich bin eine Politische. Meinetwegen, tragen Sie es, wenn Sie wollen. Sie haben es leicht, Ihr Mitleid zu beweisen, aber ich... Wenn er fliehen würde, wer ist dann verantwortlich? Wie könnte er denn mit dem Kind fliehen? Ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Nehmen Sie es. Herr Unteroffizier, das war nicht recht von Ihnen. Gehen Sie auf Ihren Platz. Das ist nicht Ihre Sache. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Simons Sohn. Es ist meine Sache, Ihnen genau das zu sagen, was ich gesagt habe. Sie haben nicht recht gehandelt. Politischer. Gehen Sie auf Ihren Platz. Los! Hallo, marsch! Hast du das gehört? Der hat Mut. Wer hat Mut? Simons Sohn, du kennst ihn doch. Ja, er ist zu allen freundlich. Einmal hat er mir einen ganzen Tag lang mein Bündel getragen, weil ich die Füße wund gelaufen hatte. Immer hast du einen Verehrer. Wenn der Fürst nicht da ist, dann ist es Simons Sohn. Immer deine Verehrer. Wenn jemand jung und hübsch ist... Simonsson ist einfach ein freundlicher Mensch. Und Dmitri Ivanovich... Ich will nicht, dass du sagst, er ist mein Verehrer. Nein. Mit ihm ist es ganz etwas anderes. Liebe Schwester, inzwischen ist der Winter hereingebrochen. In jedem dieser kleinen Orte gehe ich abends zu der Etappe. Ich sehe die hellen Fenster, das Schilderhaus und den Wachtposten, aber man lässt mich nicht zu den Gefangenen. Wenn ich näher komme, ruft die Wache, wer da, und erlaubt mir nicht einmal am Zaun zu warten. Morgen wird ein neuer Offizier den Transport übernehmen. Vielleicht wird er es mir wieder gestatten, die Sträflinge zu besuchen. Guten Abend, Maria Pavlovna. Guten Abend, Fürst Nechludow. Ich habe die Erlaubnis, Katharina zu sehen. Bis zur Kontrolle darf ich bleiben. Ich weiß nicht, wo Katjuscha ist. Ich glaube, beim Wäschewaschen. Ich gehe sie suchen. Ja. Guten Abend, Fürst Nechludow. Guten Abend. Lassen Sie sich nicht stören, Simonsson. Der Ofen brennt jetzt endlich. Setzen Sie sich auf die Pritsche. Wissen Sie nicht, Ludow, Ihre Schutzbefohlene ist ein guter und tüchtiger Mensch. Das freut mich zu hören. Anfangs waren wir alle gegen Sie, besonders Maria Pavlovna. Aber gerade Maria Pavlovna hat diese Abneigung rasch überwunden. Die beiden sind jetzt richtig befreundet. Maria Pavlovna hat bestimmt einen sehr guten Einfluss auf Katjuscha. Ja. Sie ist ein kluges und wertvolles Mädchen. Wissen Sie, warum sie hier ist? Nein, sie hat es mir nicht gesagt. Sie sagt es auch keinem, aber ich weiß es. Bei einer Haussuchung wurde im Dunkeln auf einen Polizisten geschossen. Ein Revolutionär hatte es getan, aber Maria Pavlovna nahm es auf sich. Katjuscha wird gleich kommen. Sie hängt nur noch die Wäsche zum Trocknen. Ach, danke, Maria. Inzwischen möchte ich Ihnen etwas sagen, nicht, Ludow? Bleiben Sie ruhig hier, Maria Pavlovna. Sie dürfen zuhören. Nechludow, ich kenne Ihre Beziehung zu Katjuscha Maslova. Ich fühle mich daher verpflichtet, Ihnen zu sagen, wie ich zu ihr stehe. Wie meinen Sie das? Ich würde Katjuscha gern heiraten. Das ist ja wunderbar. Und ich habe beschlossen, Sie zu fragen, ob Sie meine Frau werden will, wenn Sie nichts dagegen haben. Das hängt doch wohl allein von ihr ab. Ja, gewiss. Aber ohne Sie kann sich Katjuscha nicht entscheiden. Weshalb nicht? Sie kann es nicht, solange die Beziehung zu Ihnen nicht geklärt ist. Es ist meine Pflicht, alles zu tun, um ihr das Leben zu erleichtern, aber... Ich will ihr auch nicht im Wege stehen. Sie will kein Opfer von Ihnen. Es ist kein Opfer. Ich kann nur eines sagen, ich bin nicht frei. Ihretwegen. Aber sie ist frei. So will ich es ihr erklären. Übrigens bin ich keineswegs verliebt in Katjuscha. Ich schätze in ihr den guten, seltenen Menschen, der viel gelitten hat, und ich will ihr helfen. Wenn sie einwilligt, werde ich bitten, dass man mich an den gleichen Ort schickt wie sie. Nun sagen Sie, was Sie davon halten. Was soll ich dazu sagen? Ich hänge an Katjuscha, aber gleichzeitig freue ich mich, dass sie einen Beschützer gefunden hat, wie Sie es sind. Das ist es, was ich von Ihnen hören wollte. Ich werde gehen und es ihr sagen. Natürlich ist er verliebt in Katjuscha. Und wie? Kontrolle. Fürstin Fjodorow, Sie müssen jetzt gehen. Man hat mir erlaubt, Katharina Maslova zu sprechen. Jetzt nicht mehr. Nach der Kontrolle ist niemand zugelassen. Kommen Sie morgen wieder nicht, Ludow. Vielleicht etwas früher. Ja. Auf Wiedersehen, Maria Pawlowna. Immer nur bis zur Kontrolle, Maria Pawlowna. Ich muss mich an die Vorschrift halten. Kontrolle! Kontrolle! Ist Michludow schon gegangen? Der Unteroffizier hat ihn fortgeschickt. Was haben Sie denn, Katharina? Nichts. Ich habe gar nichts, aber ich kann das nicht mehr. Sagen Sie mir einmal ganz ehrlich, Katharina. Wie stehen Sie zu Michludow? Sie sind nicht sehr freundlich zu ihm. Ach, Maria Pawlowna, wie ich zu ihm stehe. Sie mögen ihn nicht. Das ist nicht wahr. Ich habe ihn sehr lieb. Eine seltsame Liebe, die sich nicht zugeben will. Ich liebe ihn viel mehr als damals in Panovo. Dort lernte ich ihn kennen. Dann erschrak ich über ihn, als er plötzlich wieder da war. Ich wollte nichts mehr davon wissen. Aber jetzt... Jetzt kenne ich ihn erst wirklich. Warum wollen Sie dann nicht seine Frau werden? Nein, nie. Das nicht. Je mehr ich ihn liebe, umso unmöglicher ist es. Und warum? Er ist fein und gütig. Er hat sein eigenes Leben. Ich passe nicht zu ihm. Es ist undenkbar. Ich würde ihn nur stören. Ich kann niemals so werden, wie seine Frau sein müsste. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen, Katharina. Tag und Nacht denke ich darüber nach. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Ich habe Sie zu mir gebeten, Fürst Michludow. Was gibt es? Eine erfreuliche Mitteilung. Von der Kanzlei Ihrer Kaiserlichen Majestät. Hierdurch wird der Kleinbürgerin Maslova eröffnet, dass Ihre Kaiserliche Majestät die Bitte der Maslova zu bewilligen geruht hat und dass die Strafe der Zwangsarbeit umgewandelt wird in Ansiedlung. Die Begnadigung? Vorerst nur die Kopie. Die Urkunde wird nach einigen Wochen vorliegen. Ich habe es der Maslova bereits mitteilen lassen. Darf ich Sie sprechen? Ich werde es einrichten. Wenn ich später zu den Gefangenen gehe, können Sie mitkommen. Dann haben Sie ein paar Minuten Zeit. Katjuscha, wir haben nur ein paar Minuten Zeit. Ja, was ist? Weißt du schon, dass die Begnadigung unterwegs ist? Der Inspektor hat es mir gesagt. Nur noch einige Wochen, Katharina. Jetzt müssen wir überlegen. Es gibt nichts zu überlegen. Aber ich dachte... Ich weiß, wohin ich gehen werde. Dorthin, wo Simonson sein wird. Dann hast du dich also entschieden. Wenn er will, dass ich bei ihm bin, ist das nicht das Beste für mich? Liebst du ihn denn? Das gibt es für mich nicht mehr. Simonson ist ein besonderer Mensch. Ja, ein prächtiger Mensch. Aber ich habe immer gedacht... Dmitri Ivanovich, sprechen Sie nicht mehr darüber. Das, was Sie wollen, kann ich nicht tun. Sie dürfen nicht mehr daran denken. Ich hätte dir geholfen. Immer. Fürst Michludow, es ist Zeit. Ja. Wir müssen uns jetzt trennen, Katharina. Aber ich sage dir nicht, lebe wohl. Wir sehen uns noch in den nächsten Tagen. Leben Sie wohl, Mitri Ivanowitsch. Und verzeihen Sie mir. Ich dir, Katjuscha? Kommen Sie, Fürst. Ja, ich komme. Katharina. Katharina. Bitte, Fürst. Warum sagte sie, verzeihen Sie mir? Maria Pawlowna, wo ist Katharina? Sie wurde heute früh entlassen und ist zusammen mit Simonson weggefahren. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Das war wohl Katharinas Absicht. Wissen Sie warum? Sie hat Simonson gefunden und sie braucht mich nicht mehr. Nein, so ist es nicht. Katjuscha war sehr feinfühlig. Trotz ihrer Vergangenheit ist sie eine überaus sittliche Natur. Und wenn sie sie liebt, Dmitri Ivanowitsch, dann tut sie es auf eine gute Art. Sie ist glücklich, wenn sie ihnen wenigstens auf eine negative Weise Glück bedeuten kann. Wenn sie nämlich ihr eigenes Schicksal von dem ihrigen trennt. Als ich sie zum letzten Mal sah und wir uns verabschiedeten, da sagte sie plötzlich, verzeihen Sie mir. Da dachte ich, ob sie mich nicht eigentlich liebt und mich befreien will. Sie hatte sich vorgenommen, sich von ihnen zu trennen und sie litt sehr unter diesem Gedanken. Aber es freute sie wohl auch, dass sie dazu imstande war. Sie wünschte mich nicht und sie wünschte kein Opfer von mir. Quält Sie das, Dmitri Ivanowitsch? Nein, das nicht. Aber das andere quält mich immer mehr. Welches andere? Alles, was ich gesehen habe, das Böse. Hunderte und Tausende von geschändeten Menschen und die ruhige Sicherheit derjenigen, die die Urheber dieser Schrecken sind. Sie wollen etwas Unmögliches möglich machen. Sie sind böse und wollen das Böse bessern. Wo ist eine Lösung? Gibt es überhaupt eine Lösung? Ich habe in dieser Zeit unablässig darüber nachgedacht. Müssen sich nicht alle Menschen vor Gott schuldig fühlen? Ja, alle. Aber dann sind sie auch nicht fähig, andere Menschen zu bestrafen oder bessern zu wollen. Sie glauben, das ließe sich erreichen. Aber es gibt nur eines. Und Christus hat diese Antwort dem Petrus gegeben. Verzeihen, immer verzeihen. Allen verzeihen. Unendlich viele Male verzeihen. Wenn das Ihre Antwort ist, dann könnte für Sie ein ganz neues Leben beginnen. Auferstehung. Der Süddeutsche Rundfunk brachte ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann nach dem Roman von Leo Tolstoi. Die Rollen und ihre Sprecher waren Fürst Dmitri Iwanowitsch Nechludow, Wolfgang Kieling, Katharina Maslova, Solveig Thomas, die Wirtschafterin Matrona Pawlowna, Lina Karstens, der Verwalter Boris Alexandrowitsch, Hans Ernst Jäger, der Kutscher Porfiri, Hans Mahnke, der Vorsitzende, Wolfgang Büttner, der Staatsanwalt, Hannes Tannert, der Geschworene Piotr Gerasimowitsch, Klaus Biederstedt, der Obmann der Geschworenen, Ludwig Anschütz, der Gouverneur, Alfred Schieske, der Senator, Egon Clauder, die Haushälterin Agrafena Petrovna, Mila Kopp, Missy, Julia Costa, Nechludows Schwester Natascha, Eva Maria Meinecke, ihr Mann Ignati, Rolf Beusen, der Gefangene Simonsohn, Gerd Baltus, die Gefangene Korableva, Elisabeth Kuhlmann, der Gefangene Menschow, Kurt Haars, Maria Pawlowna, Ricarda Bendorf. Ferner wirkten mit Tessie Kuhls, Maria Wieke, Heinz Baumann, Dieter Eppler, Johannes Grossmann, Hans-Hermann Schaufuß, Michael Noss, Uwe Jens Pape, Horst Reckers, Karl Renard, Fred C. Siebeck, Peter Tim Schaufuß, Ernst August Schäppmann, Rolf Schimpf und Wolfgang Schirlitz. Ton und Schnitt Walter Jost und Ursula Guggenberger. Regie Claire Schimmel.